Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Ich begrüße ganz herzlich die Hörer und Hörerinnen von Radio Lotte in Weimar und von Radio Korax in Halle zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Die heutige Sendung stellt in gewisser Weise eine Fortsetzung der letzten Sendung dar. Vor 4 Wochen hatte ich ein Interview mit Peter Bürger gesendet, das ich mit ihm im Vorfeld seines Vortrags geführt hatte. Heute hört ihr in der kommenden Stunde den Mitschnitt dieses Vortrages von Peter Bürger über den Umgang mit den Avantgarde-Bewegungen und dazu begrüßt euch sehr herzlich Lukas Hohlfeld. Peter Bürger ist Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker. Er hat bis 1998 an der Universität in Bremen Literaturwissenschaft und Ästhetik gelehrt und sich dabei vor allem an der ästhetischen Theorie von Theodor W. Adorno orientiert, die er fortzusetzen strebte. Das bekannteste Buch von Peter Bürger, das in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde, ist die 1974 erschienene Theorie der Avantgarde. In der Theorie der Avantgarde zeichnet Peter Bürger nach, wie sich in der bürgerlichen Gesellschaft Produktions- und Rezeptionsweise von Kunst verändern, wie sich eine Autonomie der Kunst herausbildet und wie schließlich die Bewegung der Avantgarde auf den Plan treten, mit dem Vorhaben, die Institution Kunst anzugreifen und die Autonomie der Kunst aufzuheben. Erst mit diesem historischen Schritt, so Bürger, lässt sich überhaupt das Spezifische der bürgerlichen Kunst erkennen. Vor 4 Wochen, also 36 Jahre nach dem Erscheinen der Theorie der Avantgarde, hat Peter Bürger einen Vortrag im Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami in Weimar gehalten. Er referiert in diesem Vortrag noch einmal die Thesen der Theorie der Avantgarde, um diese Thesen dann mit einer Gegenwartsanalyse zu konfrontieren. Über die Unmöglichkeit einer Post-Avantgarde und die Möglichkeit von guter Kunst hört ihr nun Peter Bürger. Die Sache, die ich vortragen möchte, hat mehrere Aspekte. Ich will das jedenfalls, damit Sie eine kleine Orientierung haben, zumindest andeuten. Ausgehend von einer Kritik am Neopositivismus in der Literaturwissenschaft, möchte ich etwas zu der geschichtsphilosophischen Auffassung sagen, die sozusagen hinter der Konzeption der Theorie der Avantgarde steht. Bezugnahme auf Benjamin. Ich komme dann zu den Gründen, relativ kurz, warum uns die Avantgarden heute fremd geworden sind. Ich halte es für wichtig, dass wir uns das eingestehen. Drittens skizziere ich dann eine Gegenbewegung, wo es darum geht, zu zeigen, dass die Avantgarden gleichwohl, ich würde in Klammern sagen, oft allerdings in die ursprünglichen Intentionen verkehrenderweise in unserer Gegenwart präsent ist. Stichwort wird dann sein Neo-Avantgarde. Und schließlich, da ich der Auffassung bin, dass die avantgardistische, Perspektive heute verstellt ist, dass sie sich uns nicht ergibt, möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das ich als eines der radikalen Moderne auffassen würde, von Heike Schmitz, das Buch Unser einer Kriegs- und Führerkinder in einem Wort geschrieben, also behandelt die Generation, zu der ich gehöre und deren Traumata, und ist im Peter Engstler Verlag in diesem Jahr erschienen, bezeichnenderweise in einem sehr kleinen Verlag. So, das zu den Einleitungen. Ich lese den Text vor, weil ich sonst viel Zeit brauchte. Es ist ganz einfach, man braucht fast doppelt so viel. In jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Walter Benjamin. Der Konformismus ist ein facettenreiches Phänomen. Im Bereich des Umgangs mit der Tradition besteht er vor allem in der Vorstellung, die Gesamtheit der Überlieferung sei uns jederzeit uneingeschränkt zugänglich. Eine Vorstellung, die natürlich im Zeitalter des Internet eine fast nicht mehr anfechtbare Plausibilität gewinnt. Trotzdem ist sie, wenn wir Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte folgen, ein Irrtum. Denn sie verfehlt, was die Beschäftigung mit der Vergangenheit für die jeweilige Gegenwart bedeutsam macht. Die Möglichkeit, sich in ihr zu erkennen. Ich komme darauf zurück. In der Avantgarde-Literatur lässt sich seit einiger Zeit eine Tendenz beobachten, die dem Konformismus Vorschub leistet. Nämlich durch begriffsstrategische Eingriffe die Avantgarde, um die es geht, zum Verschwinden zu bringen und durch eine positivistische Beschäftigung mit dem europäischen Modernismus zu ersetzen. Das Vorgehen besteht darin, die Besonderheit der Avantgarden innerhalb der umfassenden Bewegung der künstlerischen Moderne dadurch unkenntlich zu machen, dass man die Differenz zwischen einer werkorientierten Moderne und einer die Institution Kunst radikal in Frage stellenden Avantgarde, dies ist mein Avantgarde-Begriff, mithilfe der Formel Avantgarde, Plural, Avantgarde and Modernism einebnet. Nun hat es besonders im Bereich des Feuilleton, aber auch in Texten von Rang, immer schon einen eher laxen Umgang mit dem Avantgarde-Begriff gegeben. Dann bedeutet Avantgarde bloß so viel wie die jeweils neueste Kunst der Moderne. Daneben aber gibt es seit der Theorie der Avantgarde von 64 einen spezifischen Begriff, den man selbstverständlich ablehnen kann, das müsste aber mit Argumenten geschehen und nicht durch eine semantische Entleerung des Begriffs. Dass es in dem erörterten Fall sich tatsächlich darum handelt, zeigt ein kleines Beispiel, nämlich an die Art und Weise, nicht nur an dieser Formel Avantgarde-Modernism sozusagen als ein Konglomerat, sondern zeigt sich auch an der in der Theorie der Avantgarde verwendete Begriff der historischen Avantgarde-Bewegung. Damit sind dort ganz präzise Futurismus, Dada, Surrealismus und russischer Konstruktivismus gemeint. Insofern sieht das Projekt der Aufhebung der Kunst, eben war davon die Rede, in die Lebenspraxis verfolgen. Wenn jetzt nun alle künstlerischen Bewegungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterschiedlichlos als historische Avantgarden bezeichnet werden, verliert der Begriff seinen Erkenntniswert. Die weniger polemische Kehrseite dieser Strategie, die ich eben anzudeuten versuchte, ist die Forderung nach einer Aufarbeitung vor allem der osteuropäischen Moderne-Bewegung, die aber einer Logik der Forschungslücke folgt. Nicht Forschungslücke, man hat noch nicht genug, man muss mehr machen. Das ist kein theoretischer Ansatz. Selbstverständlich ist es legitim und angesichts früherer durch die politische Situation bedingter Versäumnisse auch wünschenswert, sich mit der künstlerischen Moderne in Osteuropa zu beschäftigen. Eine solche Beschäftigung sollte sich aber nicht mit einer positivistischen Aufarbeitung zufrieden geben, weil diese kein lebendiges Wissen hervorbringt. Wenn heute in Deutschland, anders als noch in den 70er und frühen 80er Jahren, die Literatur oder Kulturwissenschaft im kulturellen Leben des Landes so gut wie keine Rolle mehr spielt, sondern sich in Sammelbänden erschöpft, die niemand liest, dann ist diese Misere nicht zuletzt auch auf eine solche positivistische Forschungspraxis zurückzuführen. Die Misere besteht nicht zuletzt darin, dass diejenigen, die in ihr leben und arbeiten, sie gar nicht mehr zu bemerken scheinen. Wenn auf einem internationalen Avantgarde-Kongress, an dem ich teilgenommen habe, eine Podiumsdiskussion über die Zukunft der Avantgarde-Studien veranstaltet wird, nicht über die Zukunft der Avantgarden, dann kommt darin eine verhängnisvolle Selbstbezüglichkeit der Literatur- und Kunstwissenschaften und eine damit einhergehende Verengung des Horizonts zum Ausdruck. Wie kommen wir aus dieser Misere heraus? Die Frage lässt sich nicht mit schnell umsetzbaren Rezepten beantworten. Sie verlangt vielmehr eine theoretische Reflexion über Möglichkeiten und Grenzen geschichtlicher Erkenntnis. In den geschichtsphilosophischen Thesen Benjamins werden einige Begriffe eingeführt, die geeignet sind, einen nicht-historistischen, das heißt sehr vereinfacht lebendigen Umgang mit der Vergangenheit anzuleiten. Einer dieser Begriffe ist der Augenblick der Erkennbarkeit. Ich zitiere Benjamin. Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten. Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht als in ihm gemeint erkannte. Aus diesen Sätzen Benjamins lassen sich für eine Theorie der Geschichtsschreibung wesentliche Folgerungen ziehen. Erstens. Es ist ein positivistischer Irrtum anzunehmen, alle Epochen der Vergangenheit stünden stets in gleichem Maße der Erkenntnis offen. Eine Geschichtsschreibung, die nicht dieser Selbsttäuschung erliegt, hätte vielmehr davon auszugehen, dass das wahre Bild, wie Benjamin sagt, der Vergangenheit nur einer Gegenwart zugänglich ist, die sich in ihm, dem Bild der Vergangenheit, erkennt. Mit anderen Worten, nur eine Gegenwart, die mit einer Vergangenheit in eine einmalige Konstellation getreten ist, vermag diese, Benjamin würde wohl sagen, zu erlösen. Das heißt, die Vergangenheit in einer Weise zu erkennen, wie diese sich selbst nicht hat erkennen können. Dass eine solche Konstellation eingetreten ist, zeigt sich daran, dass die Vergangenheit sich im emphatischen Sinne als aktuell, mit Benjamins Worten, als mit Jetztzeit geladen erweist. Benjamin, der seine Thesen in einem Augenblick höchster Gefahr für die Sache, die er zu der Seinen gemacht hat, formuliert hat, nämlich als exilierter Jude während der NS-Zeit in Paris. Benjamin setzt den Augenblick der Erkennbarkeit mit dem Augenblick der Gefahr gleich. Ich zitiere, Vergangenes historisch artikulieren heißt, Sie kennen das Zitat, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Noch vor 2008 hätten wir vielleicht, im Westen jedenfalls, in einer über 60 Jahre währenden Epoche relativen Friedens und wachsenden Wohlstandslebens, darin eine Dramatisierung gesehen, die wir uns nicht hätten zu eigen machen wollen. Das hat sich geändert, seit die global agierende Finanzindustrie die Drohung eines Zusammenbruchs der Weltwirtschaft auf die Tagesordnung gesetzt hat. Die düsteren Wolken, die fast überall am Horizont der Geschichte aufziehen, sei es auch nur heillos überschuldete Haushalte vieler Länder bei gleichzeitigem Zwang, sich weiter zu verschulden, um Finanzsystem und Wirtschaft aufrechtzuerhalten, lassen uns Benjamins Dramatisierung der Geschichtsschreibung besser verstehen. Zugleich machen sie uns deutlich, dass alles geschichtliche Verstehen von der geschichtlichen Situation des Verstehenden abhängig ist. Auch für die historischen Avantgarden gilt, dass sie nicht zu aller Zeit in gleicher Weise wahrnehmbar und in ihrem Wesen erkennbar gewesen sind. Hatte doch die unmittelbare Nachkriegszeit sie völlig überschattet. Noch auf der ersten Documenta in Kassel von 1955 wurden zwar einzelne Avantgarde-Künstler gezeigt, die Bewegung, ihre Zielsetzungen vor allem, aber mit keinem Wort erwähnt. Also es gab praktisch in den ersten 15 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen die Avantgarden im öffentlichen Bewusstsein nicht. Und es gab, andererseits, es gab sie auch nicht im akademischen Bewusstsein. Um den Kontext nochmal etwas deutlich zu machen in dieser Nachkriegszeit. Hugo Friedrich hatte damals in seiner unübertroffenen Studie Struktur der modernen Lyrik für den Surrealismus nur ein paar abfällige Worte übrig. Praktisch war das nicht Kunst. In beiden Fällen, also Documenta und Hugo Friedrich, verstellte eine modernistische Perspektive das Verständnis für die Avantgarde. Für sie, und das ist jetzt für mich natürlich besonders wichtig geworden, für sie, die Avantgarden, kam der Augenblick der Erkennbarkeit im Mai 1968. In dieser Zeit der Hoffnung und des Aufbruchs, als Sätze der Surrealisten und solche, die von ihnen hätten stammen können, an den Mauern von Paris standen, war der Surrealismus plötzlich in einer Weise gegenwärtig, wie es während der langen Nachkriegszeit undenkbar gewesen war. Es hat zwar noch bis 1966 eine Gruppe um Bourdon gegeben, zum Beispiel eine surrealistische Gruppe, aber sie vegetierte gleichsam dahin. Sie hatte keine Resonanz mehr. Die Resonanz hatte damals eher Sartre. Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel dann Anfang der 70er Jahre, also nach 68 in der Bundesrepublik, gleich drei Bücher über den Surrealismus eine ungewöhnliche Resonanz hatten. Jetzt konnte der Versuch unternommen werden, die historischen Avantgarden theoretisch auf den Begriff zu bringen und zugleich die Geschichte der europäischen Literatur und Kunst von den Avantgarden her zu fassen. Mit anderen Worten, ich meine, dass meine Theorie der Avantgarde auch und nicht zuletzt von dem Augenblick profitiert hat, in dem sie entworfen wurde und entworfen werden konnte. Man hat mir oft die Frage gestellt, warum die Theorie der Avantgarde eine solche andauernde Wirkung hat, obwohl sie doch offensichtlich durch die Zeit ihres Entstehens geprägt ist. Das zeige sich, sagte man mir, nicht nur an der Trauer des Autors über das Scheitern der Maibewegung, gleichsam Scheitern der Avantgarde und Maibewegung parallelisiert, das habe ich von meinen Kritikern gelernt, sondern auch an der Auseinandersetzung mit dem damals an westdeutschen Universitäten herrschenden Vulgärmarxismus. Ich weiß nicht, ob das bekannt war, dass wir sozusagen in der Bundesrepublik, ob das hier bekannt ist, dass wir in der Bundesrepublik, nachdem wir ganz lange Marx und den Marxismus überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dann über die Studentenbewegung in eine Phase relativ groben Marxismus verfallen sind, wo also jedes Werk aus der Basis abgeleitet wurde. Und Sie können die Polemik darin noch in dem Buch natürlich finden. Also, ich vermute nicht trotz, sondern wegen seines Eingesenktseins in die Zeit seines Entstehens hat das Buch die Wirkung entfalten können, die es immer noch hat. Gerade weil darin das unwiederbringliche Bild Benjamin von Bewegungen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts festgehalten war, wurde mit einem Mal erkennbar, dass man bisher die Avantgarden durch die Einordnung in die werkzentrierte Moderne entschärft hatte. Unwiederbringlich war das Bild insofern, als es in den Jahren der Nachkriegszeit, ich habe es angedeutet, tatsächlich nicht sichtbar war. Und zwar, weil diese kulturell im Westen auf die künstlerische Moderne, im Osten auf den sozialistischen Realismus festgelegt war. Es bedurfte einer Wiederkehr des Vergangenen, damit die historischen Avantgarden erkennbar wurden. Ich gehe jetzt noch kurz einmal auf die zentralen Kategorien ein und deute deren Zusammenhang. Die Bedeutung des in der Theorie der Avantgarde entwickelten Avantgarde-Begriffs scheint mir auch heute noch darin zu liegen, dass sie nicht, was heute betrieben wird, einzelne Merkmale auflistet, die sich dann beliebig vermehren ließen, sondern ausgehend von Futurismus, Dadaismus, Surrealismus und Konstruktivismus ein Begriffsgefüge entwirft, dessen einzelne Momente notwendig aufeinander verweisen. Diese Notwendigkeit möchte ich kurz zeigen. Zentrum des Gefüges ist das Ineinandergreifen von zwei Prinzipien, dem Angriff auf die Institution Kunst und der Revolutionierung der gesamten Lebenspraxis. Übrigens, der Begriff Lebenspraxis sollte deutlich machen, dass es den Avantgarden nicht in erster Linie um eine politische Revolution, auch nicht um eine andere ökonomische Ordnung geht, sondern um eine Veränderung dessen, was das Leben ausmacht. Also, beide Prinzipien, Angriff auf die Institution Kunst und Revolutionierung der Lebenspraxis gehören aufs Engste zusammen. Ja, sie bedingen einander wechselseitig. Die von den Avantgarden intendierte Vereinigung von Kunst und Leben kann nur erreicht werden, wenn es gelingt, die ästhetischen Potenziale aus ihrer institutionellen Einbindung, nämlich in die letztlich autonom regierte Institution Kunst, wenn es gelingt, die ästhetischen Potenziale aus dieser institutionellen Einbindung zu befreien, die deren gesellschaftliche Wirksamkeit blockiert. Mit anderen Worten, der Angriff auf die Institution Kunst ist die Bedingung für die mögliche Realisierung der Vereinigung von Kunst und Leben. Auch die anderen Momente des Avantgarde-Begriffs ergeben sich konsequent aus den beiden miteinander verbundenen Grundprinzipien. Mit der Abkehr von der Autonomievorstellung gibt der Künstler auch seine gesellschaftliche Sonderstellung, also seinen Genieanspruch, preis. Lautréamonts Satz, la poésie doit être faite par tous, die Poesie muss von allen oder die Dichtung muss von allen gemacht werden, den die Surrealisten sich zu eigen gemacht haben, kann als Losung dieses Verzichts gelten. Dass es den Avantgardisten gleichwohl nicht immer leicht fiel, den Verzicht auf den Genieanspruch praktisch zu vollziehen, ist angesichts des utopischen Charakters des avantgardistischen Projekts nicht verwunderlich und wird an einer Gestalt wie André Breton sehr deutlich. Bei André Breton finden Sie beispielsweise in seinen Schriften immer wieder als wichtiges Motiv das Verschwinden des Ich. Je ne compterai plus le nombre de mes disparitions. Also ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich schon verschwunden bin. Solche Sätze finden Sie bei ihm. Nun, das hat ihn aber nicht daran gehindert, die surrealistische Gruppe mit strenger, wenn Sie wollen, eiserner Hand zu führen. Also sehr präsent zu sein, dieser Verschwindung. Und dieselbe Geschichte können Sie dann in der Postmoderne weiterverfolgen. Die Präsenz dieser verschwindenden Leute. Das war zum Begriff künstlerische Subjekt. Jetzt auch das Kunstwerk verliert in der Auffassung der Avantgarden, und das ist wichtig als Distinktion zur Moderne, die zentrale Stellung, die es bei den Autoren der Moderne hatte und die Adorno nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner ästhetischen Theorie noch einmal restituieren sollte. Schlagen Sie die ästhetische Theorie irgendwo auf und achten Sie darauf, Sie werden finden, das Subjekt ist das Kunstwerk. Nicht der Künstler, der etwas macht, nicht der Rezipient, der Bedeutung schöpft oder was, sondern es ist das Kunstwerk. Das Werk, das für Mallarmé Ziel aller menschlichen Aktivität war, Le monde n'est fait que pour aboutir à un livre, nicht die ganze Welt ist überhaupt nur da, um zu einem Buch zu führen, ist für Breton Nebensache, die ein Verhältnis zur Welt erkennbar macht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. On publie pour chercher des hommes, rien de plus. Man veröffentlicht, um Leute zu finden, also Gesinnungsgenossen heißt das natürlich, Menschen zu finden und weiter nichts. Heißt es in Confession dédaigneuse, einem Text unmittelbar vor dem surrealistischen Manifest geschrieben. Die russischen Konstruktivisten setzen das Werk sogar dem Gebrauchsgegenstand gleich. In beiden Fällen wird es dem Projekt der Revolutionierung der Lebensverhältnisse untergeordnet, büßt also gleichsam seine Aura und den Schein metaphysischen Wesens ein. Sie werden sagen, meine Ausführungen bezogen sich auf die Jahre nach 68, eine Zeit, die inzwischen selbst historisch geworden sei. Ihr Interesse richte sich auf die Gegenwart, auf den Umgang mit den Avantgarden heute. Das ist legitim. Ich meine aber, es wäre falsch, wenn ich versuchte, Ihren Umgang mit den Avantgarden zu präjudizieren. Den müssen Sie selbst finden. Wohl aber kann ich andeuten, wie ich in den 80er und 90er Jahren auf die Tatsache reagiert habe, dass der Augenblick der Erkennbarkeit der Avantgarden historisch zu werden anfing. Aber was heißt, etwas sei historisch geworden? Und was heißt es bezogen auf die Avantgarden? Zunächst und vor allem dürfen wir nicht dem Irrtum verfallen, das Historische als etwas anzusehen, was uns nicht mehr betrifft. Das ist deshalb schwierig, weil unsere Epoche eben dazu neigt. Sie unterwirft sich dem, was vor einigen Jahren auf einem Plakat zu lesen war, das nicht für ein bestimmtes Produkt war, sondern ein Lebensgefühl propagierte. The Power of Now stand auf dem Plakat, riesenhaft, überall in Bremen damals zu sehen. Die Gegenwartsfixierung unserer Zeit hat der englische Schriftsteller und Kunsthistoriker John Berger kürzlich in einem Interview in der NZZ folgendermaßen charakterisiert. Generationsmäßig noch 10 Jahre älter als ich, so ungefähr, in der bezieht das Einschätzung. Ich zitiere Bürger. Die Vergangenheit ist heute etwas, was man hinter sich lässt. Die Gegenwart enthält die Vergangenheit nicht mehr. Wenn Sie das mit Benjamin vergleichen, ist das eine Katastrophe. Nochmal, die Vergangenheit ist heute etwas, was man hinter sich lässt. Die Gegenwart enthält die Vergangenheit nicht mehr und ist lediglich ein Augenblick mit großem Appetit auf die Zukunft. Aber, fährt er fort, diese Zukunft sei nicht von Dauer. Die des Politikers reiche gerade bis zum nächsten Wahltermin. Und ich würde fortsetzen, vielleicht noch ein bisschen böser als Berger und sagen, und die des Kulturwissenschaftlers bis zur Vorbereitung des nächsten Kongresses. Wenn das zutrifft, dann hat unsere Gegenwart trotz aller Erinnerungskultur im Grunde ein gebrochenes Verhältnis zum Vergangenen. Ja, vielleicht ist die Erinnerungskultur oder das, was wir so nennen, gerade ein Anzeichen dafür. Und gleichfalls ein gebrochenes Verhältnis zur Zukunft. Nun haben sich aber die Avantgarden in einem uns heute kaum mehr nachvollziehbaren Maße durch die Zukunft bestimmt. Das brauche ich hier nicht auszuführen, das ist Ihnen deutlich. Eben darum aber entgleiten sie uns, werden uns fremd. Und diese Fremdheit ist einzugestehen. Wir erleben heute gleichsam die Kehrseite jener Konstellation, die nach Mai 68 für die Avantgarden den Augenblick der Erkennbarkeit eintreten ließ. Wir vermögen Zukunft nicht mehr als Erfüllte zu denken. Das ist ein Grund dafür, dass uns die Avantgarden fremd geworden scheinen. Wenn man auf dem schon erwähnten Kongress ernsthaft die Frage aufwarft, ob wir den Avantgarde-Begriff überhaupt noch brauchen, ob nicht die Avantgarden längst in der breiten Bewegung des Modernism aufgegangen sind, so ist das ein Symptom unserer Fremdheit gegenüber den Avantgarden. Denn das sind ja die Leute, die diese Frage stellen, die Avantgarde-Forschung machen. Man muss sich das sozusagen, um das zu verstehen, also deutlich machen. Ich habe angedeutet, und wirklich bloß angedeutet, inwiefern und aus welchen Gründen die Avantgarden uns heute vielleicht fremd geworden sind. Im Folgenden will ich eine Gegenbewegung zumindest andeuten und zeigen, inwiefern sie gleichwohl präsent sind und unsere Gegenwart bestimmen. Den Übergang zu dieser Gedankenbewegung suche ich über das Theorem vom Scheitern der historischen Avantgarden, das ich später in mehrfacher Hinsicht nuanciert habe. Vor allem durch den Hinweis, man dürfe dieses Scheitern nicht im Sinne eines Erledigtseins auffassen. Und zwar deshalb nicht, weil ein geschichtliches Projekt durch sein Scheitern ja nicht verschwindet, sondern im Gedächtnis der Menschen aufbewahrt werden. Die griechische Mythologie bewahrt die Erinnerung an große Gescheiterte. Ikaros ist einer von ihnen. Auch die Avantgarden haben ein Ikaros-Schicksal. Die Surrealisten jedenfalls haben es geahnt und sich nicht gescheut, ihr eigenes Scheitern zu denken. Man würde die entsprechenden Äußerungen allerdings missverstehen, wenn man daraus schlösse, es sei ihnen mit ihrem Projekt der Revolutionierung des gesamten Lebens nicht ernst gewesen. Nein, es ist ihnen ernst gewesen und ich finde schön die Übereinstimmung mit dem Beginn hier, mit dem Ernst. Es ist ihnen mit dem Projekt ernst gewesen, aber sie sahen zugleich ein, dass es unter den gegebenen Bedingungen unrealisierbar war. Aus dieser Spannung, denke ich, zwischen der Notwendigkeit eines anderen Lebens und der Unmöglichkeit, dieses hier und jetzt zu verwirklichen, wird man auch das Fortleben der Avantgarden zu denken haben. Notwendigkeit eines anderen Lebens, das möchte ich nur erinnern, dass wir vor 2 Tagen, glaube ich, in der Zeitung gelesen haben, dass in Deutschland jeder 4. Erwerbstätige unter Burnout-Syndrom leidet und deswegen ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt. Ich meine, das ist bereits ein so ungeheures Faktum, wenn man das bedenkt, ja, dass man darüber ins Grübeln kommt. Im 2. Surrealistischen Manifest fordert Breton eine Okkultation der Bewegung, eine gleichsam Verschattung, Verdunklung, ein ins Dunkel treten. Damit ist unter anderem, das ist ein komplizierter Begriff, so etwas wie ein zeitweiliger Rückzug aus der Öffentlichkeit gemeint. Breton erkennt die Gefahr, die den Surrealisten durch ihre spektakulären Auftritte droht, nämlich, dass diese als das Substantielle der Bewegung angesehen werden. Aus der Erfahrung heraus kommt er zu dem Schluss, die Surrealisten müssten auf eine subkutane, indirekte, untergründige Wirkung setzen, weil sich so am ehesten ihre Botschaft weitergeben lässt. Ich denke, auch das ist ein schöner und bedenkenswerter Gedanke. Dieser Spur bin ich in den 80ern und 90er Jahren gefolgt, nicht zuletzt durch eine wiederholte Beschäftigung mit Joseph Beuys, dem Avantgardisten nach dem Ende der Avantgarden, wie ich den im Untertitel eines Aufsatzes genannt habe. Beuys nimmt das utopische Projekt der historischen Avantgarden auf, wohl wissend, dass es sich in der Gestalt, die ihm die Avantgarden gegeben haben, nicht verwirklichen lässt. Indem er diese aporetische Situation annimmt, entgeht er der Logik des Entweder-Oder, die zwischen Erfolg und Scheitern kein Drittes zulässt. Dieses Dritte entdeckt er in dem, was er, ich finde, immer noch mit einer wundervollen Formulierung, das Weiterreichen der Flamme nennt. Darauf zielen viele seiner Aktionen und Gesten ab. Ich sehe darin immer noch eine konsequente Fortführung des avantgardistischen Ansatzes in Zeiten, die der Avantgarde ungünstig sind. Vielleicht sollte ich das noch ein bisschen ausführen, gerade am Beispiel von Beuys, nicht? Wie die Avantgardisten setzt Beuys sich ja auch ab vom Begriff des Künstlers, sagt, der ich ja gar nicht sein will. Ja? Aber an die Stelle des Angriffs auf die Institution Kunst ist bei ihm etwas anderes getreten. Eine ganz seltsame Bewegung, man kann das genau verfolgen, die von der Kunst wegführt, ohne sie ganz zu verlassen. Ich zitiere mal einen schönen Satz, der das zum Ausdruck bringt. Ich habe wirklich nichts mit der Kunst zu tun. Und das ist die einzige Möglichkeit, um für die Kunst etwas zu leisten. Die Leistung des Künstlers, auch die künstlerische, wird abhängig von der Fähigkeit, die institutionellen Grenzen der Kunst zu überschreiten, aber sozusagen den Bereich der Kunst nicht ganz zu verlassen. Ich habe dann für den Beuys den Ausdruck des Grenzgängers verwendet. Nicht jemand, der sich sozusagen definiert von der, wenn die Leute ihn als Künstler ansprechen, sagt er, nein, ich habe gar nichts mit der Kunst zu tun, ich will was ganz anderes. Und wenn man ihn anspricht, ja, sie sind also sozialrevolutionär, dann zieht er sich wieder auf diese Kunst. Er sozusagen bewegt sich zwischen diesen beiden Bereichen. Ich hatte oben vom Motiv des Scheiterns gesprochen. Das Motiv des Scheiterns führt uns nicht nur zu den eher seltenen Versuchen einer authentischen Wiederaufnahme des avantgardistischen Projekts in den Zeiten, die der Avantgarde ungünstig sind, sondern auch zu den meiner Meinung nach kritisch einzuschätzenden neo-avantgardistischen Bewegungen. Um diesen Weg zu gehen, ist es erforderlich, am Scheitern des avantgardistischen Projekts mehrere Aspekte zu unterscheiden. Erstens, die intendierte Aufhebung der Kunst in die Lebenspraxis ist ausgeblieben. Stattdessen hat eine Ästhetisierung des Alltaglebens sich allgemein durchgesetzt. Das ist heute erkennbarer als noch in den 70er Jahren. Trotzdem hat schon die Theorie der Avantgarde diese Ästhetisierung des Alltagslebens als falsche Aufhebung charakterisiert. Falsch, weil damit ja die Umwälzung des Lebens unterbleibt. Viele sagen, ja, die Avantgarden sind ja realisiert. Nicht? Wir haben doch überall, die Kunst ist doch in alle Lebensbereiche eingedrungen. Ja, stimmt, aber sozusagen gleichsam als Firnis. Das ist was anderes, als die Avantgarden gewollt haben. Zweitens, die Institution Kunst hat den Angriff der Avantgarden weitgehend unbeschadet, so etwa habe ich in der Theorie der Avantgarde sinngemäß formuliert, überstanden. Das wiederum lässt sich am deutlichsten zeigen daran, dass die Manifestationen der Avantgarde, Ihnen ist das bewusst, integriert worden sind in den Bereich der Kunst, dass sie heute im Museum als Kunstwerke angesehen und anerkannt sind. Hier ist dann der Punkt, wo ich die Theorie der Avantgarde heute nuancieren, vielleicht korrigieren würde, weil ich der deutlich machen würde, dass die Avantgarden in ihrem Scheitern zugleich einen ungeheuren Erfolg gehabt haben. In der Theorie habe ich noch die Seite des Scheiterns allein und ausschließlich hervorgehoben. Heute, glaube ich, wird die Gegenseite erkennbar, nämlich der nicht beabsichtigte, ungeheure Erfolg der Avantgarden, aber innerhalb der Institution Kunst. Sie haben einen großen Erfolg, den Sie aber gar nicht wollten. Dieser betrifft nicht nur die Manifestation, die als Provokation intendiert, nun als Werke anerkannt sind und dies in einem Maße, dass sie die vormoderne Kunst mehr und mehr zu verdrängen beginnen. Auch zentrale avantgardistische Kategorien wie Bruch und Schock zum Beispiel haben in den Diskurs der Institution Eingang gefunden und haben die alten ästhetischen Begriffe wie Harmonie und Stimmigkeit, Organizität verdrängt. Mit anderen Worten, von heute aus erweist sich das Scheitern des avantgardistischen Projekts als ein durch und durch paradoxes Geschehen, das mit dem Erfolg der Avantgarde innerhalb der Institution zusammenfällt. Von hier aus wird auch die Problematik der Neo-Avantgarde verständlich, von der es in der Theorie der Avantgarde heißt, ich zitiere, die Neo-Avantgarde, das ist noch ganz der Jargon natürlich der 70er Jahre, die Neo-Avantgarde institutionalisiert die Avantgarde als Kunst hervorgehoben, praktisch als Widerspruch in sich selbst, und negiert damit die genuin avantgardistischen Intentionen. Einfacher und etwas weniger polemisch formuliert geht es darum, dass die Neo-Avantgarden die Verfahren und Gesten der Historischen übernehmen, sie aber als Kunstmittel, das heißt innerhalb der Institution, einsetzen und damit in der Tat das Projekt der Avantgarden verraten. Ich möchte das kurz an einem Beispiel erläutern, nämlich am Beispiel von Daniel Buren. Sie kennen alle die Marquisenstreifen-Geschichten, der explizit als Kritiker der Institution auftritt. Zur Künstlerlegende von Buren, die seinen Ruf wesentlich begründet hat, gehört eine öffentliche Aktion, so nennt er das, die er mit drei Künstlerfreunden 1963 bei der Eröffnung des Salon de la Jeune Peinture in Paris veranstaltet. Die Aktion besteht darin, dass er und seine Freunde ihre Bilder abhängen und stattdessen einen Brief gegen die Salons verteilen, indem sie gleichermaßen den Salon als Institution aus dem 19. Jahrhundert kommen und so weiter, bürgerlich und so, und auch die Malerei selbst als objektiv reaktionär ablehnen. Objektiv reaktionäres Zitat. Man könnte annehmen, dass es sich um eine authentische Wiederaufnahme dadaistischer Protestformen handelt, freilich etwas mit marxistischem oder Jargon durchsetzt, objektiv reaktionär. Wäre da nicht ein Postskriptum des Briefs, und das muss man wirklich auf der Zunge zergehen lassen, in dem die Verfasser, die also dieses Manifest gegen die Salons, nicht Brief gegen die Salons geschrieben haben, in dem die Verfasser sich bei dem Komitee des Salons, also der Leitung des Salons, dafür bedanken, dass es ihnen die Möglichkeit gegeben hat, ihre Aktion durchzuführen und, Zitat wörtlich, von ihrer Werbung und ihren Räumlichkeiten zu profitieren. Das heißt, mit anderen Worten, die Provokation der Institution geschieht mit deren Einverständnis. Es ist gar keine Provokation, sondern es ist eine Kunstvorführung. Nicht einen Akt der Verweigerung, wie sie behaupten, begehen die Künstler. Sie nutzen nur den Salon anders als ihre biederen Kollegen, die immer noch Bilder an die Wände hängen, nämlich um Aufmerksamkeit zu erwecken. Und Aufmerksamkeit gewinnen ist, das, und sie sind schlau, nicht, ist natürlich schon damals viel wichtiger, als ein Bild zu malen. Also vielleicht nochmal bezogen auf den Zusammenhang. Nicht? Die Avantgarde ist also in unserer Gegenwart präsent, aber in gleichsam pervertierter Weise, nämlich nicht mehr als Avantgarde, sondern als Kunst. Wenigstens erwähnen möchte ich eine andere wie ich meine, hochinteressante Form der Präsenz der Avantgarden, die ein wenig der Okkultation entspricht, von der Breton gesprochen hat, nämlich die Präsenz der Avantgarden im Denken der Postmoderne. Als ich Ende der 80er Jahre daran ging, mich in einer Reihe von Essays dem postmodernen französischen Denken auszusetzen, das damals für einen mit der kritischen Theorie aufgewachsenen Intellektuellen eine beträchtliche Verunsicherung darstellte, machte ich eine eigentümliche Entdeckung. Ich stieß nämlich bei den Autoren der Postmoderne, Namen kommen noch, immer wieder auf die Konstellation Hegel versus Surrealismus. Sie arbeiteten sich an Hegels Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft aus der Phänomenologie des Geistes ab, das eine Art Ursprungsmythos der Moderne formuliert, und setzten ihm ein Denken entgegen, das deutlich surrealistische Spuren aufwies. Um die Krise der Moderne, die der Erste Weltkrieg ausgelöst hatte, denken zu können, folgten sie teils bewusst, das gilt für Bataille, Blanchot, Lacan, also mit Bezug auf den Surrealismus, teils ohne sich über ihre Nähe zum Surrealismus Rechenschaft abzulegen, das gilt für Foucault und Derrida, einem Denken, das die Grundkategorien der Moderne wie das identische Subjekt in Frage stellte. Es ging mir bei meinen essayistischen Suchbewegungen damals nicht um den Nachweis von Einflüssen. Das ist, die Kategorie Einfluss erklärt nichts, denn sie macht nicht begreiflich, warum ein Autor gerade in dieser historischen Situation auf ein bestimmtes Denken zurückgreift. Es ging mir um ein Verständnis der Gegenwart, das sich im Durchgang durch die Postmoderne zu gewinnen hoffte. Dabei bin ich auf die lebendige Spur surrealistischer Denkhaltungen und Gesten gestoßen. Ich kann das hier jetzt nicht ausführen, ich habe das in so einem Büchlein Ursprung des postmodernen Denkens ist das zusammengefasst. Aber um zumindest ein Beispiel zu geben, das etwas andeutet, wenn Derrida in Spectre de Marx, dessen Fortleben als Gespensterdasein beschreibt, über viele Seiten hin, dann bewegt er sich in Denkbahnen, die Breton eröffnet hat. Ich erinnere an den Anfang von Nadja, wo Breton davon spricht, dass er selbst sich vorstellt, wie er in anderen umgeht, als Geist, aber auch an den Begriff der Okkultation. Wenn das Fortleben der Avantgarde nicht als kontinuierlich weitergegebene Tradition erfolgt, sondern durch Brüche, Abbrüche, Widersprüche und Missverständnisse charakterisiert ist, und ich glaube, das mag annähernd deutlich geworden zu sein, dann hat das Folgen für den Umgang mit dem Erbe. Zwar ist die herkömmliche Vorstellung von Tradition als Weitergeben eines sich gleichbleibenden Bestandes von Werken und Werten problematisch, weil alles Tradieren ein Verändern ist. Dennoch hält der Hinweis auf das Brüchige im Fortleben der Avantgarden etwas für diese Charakteristisches fest. Zum einen verweist er darauf, dass das Erbe der Avantgarden nicht nur in der Vergangenheit unterdrückt worden ist, zum Beispiel in der Nachkriegszeit, ich habe es angedeutet, sondern auch gegenwärtig noch ein Ärgernis darstellt, was sich an der nicht abreißenden Kette politischer Denunziationen zeigt. In Frankreich ist das ganz deutlich, also der lange Zeit als Direktor des Picasso-Museums wirkende Jean Clair hat also immer wieder die Gleichsetzung Surrealismus-Faschismus oder Surrealismus-Terrorismus vorgeführt. Das bezieht sich dann auf diesen einen Satz, den es in der Tat bei Breton gibt, der aber keine Aufforderung ist, dieses zu tun. L'acte surréaliste le plus simple, also der einfachste surrealistische Akt, besteht darin, einen Revolver zu nehmen und in die Menge zu schießen. Aber der Kontext dieses Satzes, der immer wieder in Anspruch genommen wird, um den Surrealismus als terroristisch und den Faschismus vorbereiten und so weiter zu denunzieren. Übrigens eine Denunziation, die sich auch bei einem so klugen Mann wie Enzensberger, Hans Magnus Enzensberger, findet. Ende der Avantgarde 1963 im Aufsatz. Der ist, wenn man ihn genau ansieht, im Kontext, ganz präzise bestimmt und ist als nicht als Aufforderung, sondern als Ausdruck radikaler und totaler Verzweiflung. Und das ist was ganz anderes. Also das nur jetzt nochmal zu den Brüchen in der Avantgarde-Rezeption. Die Kategorie des Bruchs im Zusammenhang des Fortlebens macht zum anderen auf die Verkehrungen aufmerksam, zu denen es immer wieder kommt, sobald avantgardistische Gesten innerhalb der Institution eingesetzt werden und das ursprüngliche Projekt preisgegeben wird. Also nochmal Stichwort Neo-Avantgarde. Daraus ließe sich die Forderung ableiten, den historischen Avantgarden heute die Treue zu halten, hieße, deren falsche Freunde, zum Beispiel die Neo-Avantgarde, kritisch zu entlarven. Das setzte freilich voraus, dass eine wirksame Kritik der Institution heute möglich wäre. Das aber muss bezweifelt werden. Denn die Institution hat sich als fähig erwiesen, jeden noch so radikalen Angriff auf sie als Kunst zu integrieren. Die Spirale der Transgressionen scheint an ihr Ende gekommen. Gestützt wird sie allerdings durch das nach Anlagemöglichkeiten lechzende Kapital. Nicht nur der aggressive Konformismus in der Wissenschaft, von dem ich eingangs sprach, auch die Verklammerung von avantgardistischen Gästen und boomenden Kunstmarkt legt die Annahme nahe, dass wir in einer avantgarde-fernen Zeit leben. Ich nehme das Thema nochmal auf. Das hängt letztlich damit zusammen, dass die Realisierung des avantgardistischen Projekts die Möglichkeit einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft voraussetzt. Und seit dem Untergang der sozialistischen Gesellschaften, sie mögen so schlecht gewesen sein, wie sie wahrscheinlich waren, ist diese Perspektive verstellt. Doch angesichts der Beschleunigung und Unvorhersehbarkeit gesellschaftlicher Veränderung, deren Zeugen wir gerade in den letzten Jahren ja waren, könnte es durchaus geschehen, dass in gar nicht allzu ferner Zukunft, wenn die konkreten Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die ja nur zugedeckt ist, die ist ja keineswegs überwunden, und der von der Politik eingeleiteten sogenannten Hilfsmaßnahmen bei den Bürgern angekommen sein werden, die werden ja irgendwann bei uns ankommen, plötzlich avantgardistische Einstellungen erneut als mögliche, ja vielleicht als notwendige Reaktionen erscheinen. Bis das geschieht, Finanzleute erwarten das Eintreten der Inflation in der Eurozone in etwa 2 bis 3 Jahren, leben wir als Teilnehmer an der Kultur im Zeichen der Moderne. Fast alles, was sich neoavantgardistisch aufführt, gehört zum Spektakel des Kunstmarkts. Ernsthafte Kunst gesteht heute ihren Traditionalismus ein oder sucht an die radikale Moderne anzuknüpfen, die Statthalterin des ausbleibenden Avantgardismus. Um nicht mit dieser notwendig abstrakt bleibenden Formel zu schließen, lassen Sie mich ein Beispiel dieser radikalen Moderne nennen. Heike Schmitz, soeben erschienenes Buch Unser Einer, Kriegs- und Führerkinder in einem Wort, erschienen im kleinen Verlag von Peter Engstler. An ihm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich es nenne, wird noch einmal deutlich, dass Benjamins These über den Augenblick der Erkennbarkeit tatsächlich das Wesen lebendiger Geschichtserkenntnis erfasst. Seit über einem Jahrzehnt beschäftigt sich Heike Schmitz mit dem Fortleben nationalsozialistischer Einstellungen und Verhaltensmuster, nicht Ideologien, Einstellungen und Verhaltensmuster in der Nachkriegszeit. Aber erst jetzt, wo die Generation der Kriegskinder am Rande des Grabes steht, konnte sie es unternehmen, deren Traumatisierung und die Weitergabe des Traumas an die Generation der Kriegsenkel ihrer Generation, der Autorin, zu thematisieren. Angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus war es in der Nachkriegszeit unmöglich, vom Trauma des Bombenkriegs zu handeln, ohne in den Verdacht zu geraten, die Verbrechen der Deutschen zu beschönigen. Seit einiger Zeit hat der historische Abstand, der uns vom Zweiten Weltkrieg trennt, das Tabu gelockert, mit dem lange Zeit die Darstellung des Bombenkriegs belegt war und lässt es zu, verdrängte Welten der Erfahrung ins Bewusstsein zu heben. Mit anderen Worten, für die Traumata der im Krieg aufgewachsenen Kinder ist der Augenblick der Erkennbarkeit gekommen. Es ist das Verdienst von Heike Schmitz aus der Perspektive der Kriegsenkel ihrer, das anschaulich werden zu lassen, was die Generation ihrer Eltern, meine Generation, in eine leere Aufbau- und Arbeitswut gedrängt hat, in ein Dasein, das die totale Mobilisierung der NS-Zeit fortsetzte, ohne deren Ideologie. Ich jedenfalls habe durch die schwierige und mühsame Lektüre von unsereiner Kriegs- und Führerkinder gelernt, bestimmte Einstellungen, die ich bislang für das Ergebnis einer Selbstwahl gehalten hatte, als Reaktionsbildung auf meine kindlichen Kriegserfahrungen zu lesen. Die Abwehr von Emotionen, die Härte gegen mich selbst und das selbstverständliche Hinnehmen eines eigentümlich freudlosen Daseins. Heike Schmitz hat die Zerstörung, die der Bombenkrieg uns zugefügt hat, in einer Sprache wiedergegeben, die sich ihrem Gegenstand mimetisch anschmiegt, das heißt, die selber zerstört ist. Das Ergebnis ist ein radikal moderner Text, der den leeren Drang zum Vorwärtsstürmen in einer Prosa einfängt, die ihrerseits kein Einhalten, keine Pausen zulässt. Das Buch hat also, um es einfacher zu sagen, nur sehr wenig Satzzeichen. Es gibt welche. Ich lese Ihnen eine Stelle vor, die ich zum Abschluss, eine sprachlich einfache Stelle, weil die schwierigeren zu lesen, dazu müsste ich über schauspielerische Fähigkeiten verfügen, die ich nicht habe. Dazu gehört ein ganz anderer Atem. Im Mercedes weitergefahren, zu einem einzigen beweglichen Gebilde, unser einer einkarossiert und in Bewegung gebracht, ins gemeinsame Überholen mit dem tauglichen Motto, mir mein eigener Herr bleiben. Nein, Krieg ist das nicht. Nein, nie gewollte Kriege, nur notwendige Bewegung und bewährter Zusammenhalt voller motorisierter Aufbruchstimmung und laufend vorwärtsrollen, in der karossalen Haut uns umspannen zu kolossaler Kraft gebracht, unser einer einem starken Motor anvertraut, wie uns gemeinsam bewegender in eins voranbringender Körper, metallener, fast wie Kruppstahl zusammengefügt und nicht auseinanderzubringen, in maximal hochgetriebener Stundenkilometer aneinandergepresst, draufgängerisch, stürmisch und schwer auf der Straße liegend mit Zähigkeit und Spott ausgerüstet und alles beiseite gedrängt, Überholer, wir vom Führerkindervater geführt, in bahnbrechendem Fortkommen erprobt und an der Geschwindigkeit festgehalten, an der geradesten Linie, dem direktesten Weiterkommen, an was Bewährtem und Unumstößlichen, im Schub nach vorne wie unser einer laufend vorwärts gebracht, allein im Auto wie einen einzigen Körper bewegend, unermüdlich, von hier nach dort und Tausende von Kilometern hinter sich gebracht, das schreibt das auf, in jedem Unumholmanöver aufs Neue bewiesen und so weiter. Ich höre mal auf. Ja. Sie haben den Drive des Buches mitgekriegt. Nur eine Schlussbemerkung, die mir noch eingefallen ist dazu, weil das sonst eine Frage ist, die einfach in der Luft schwebt. John Berger bestimmt, wir haben es oben gesehen, die Gegenwart als eine, die keine Vergangenheit mehr enthält. Heike Schmitz zeigt uns eine Gegenwart, die von Vergangenheit voll ist. Wie stimmt das zusammen? John Berger, meine ich, spricht von unserem Bewusstsein, unserer an Heidegger angelehnten Formulierung, könnte ich sagen, Vergangenheitsvergessenheit, nicht Seinsvergessenheit. Heike Schmitz spricht von Körpern, in denen die Vergangenheit umso gegenwärtiger ist, je weniger wir dies im Bewusstsein haben. Ich danke Ihnen. Ihr hörtet Peter Bürger mit seinem Vortrag über den Umgang mit den Avantgarde-Bewegungen. Bei Bedarf könnt ihr diesen Vortrag nachhören und zwar auf dem Weblog spektakel.blogsport.de oder ihr könnt die Theorie der Avantgarde noch einmal selbst zur Hand nehmen. Sie ist im Suhrkamp Verlag erschienen und dort günstig zu erwerben. Damit ist diese Sendung zu Ende und am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld. drops like filth in bathroom stall. Privacy it leaks through incompleted walls. Forced by public failures, now you must recall. You have to recall. The times that we became hemmed in by leaden skies. When all the back rent closed our zealous eyes. Maybe this is how all young ideas die. They didn't have to die. Evidence yields this case awash. Just give me something that I can touch. What you need.